Break new time. Break new time. Break new time. Break new time. Ich motiviere mich selbst wie Gott und Terroristen. Du bist das Produkt, was auf dem Taschenrechner Error ist. Hey, ich bin zu krank, geh in Therapie. Ich sag schon Wörter, die keiner kennt, zum Beispiel Therapie. Ich bin nicht Rap, ich bell, ich schreibe, ich diss, ich ficke. Alle Motherfucker, die keine Grenzen wissen, Motherfucker, ich kille Positionen, die keinen Respekt haben, den du meckern, ich schick sie weg, dann lass dich sie im Dreck liegen. Ich sieh, wie sie alle von diesem Rap fliehen. Ich lass mir keine Zeit, ich schreibe pausenlos Texte, merke, wie ich ständig Respekt kriege. Du glaubst, ich beherrsch keine Double Runs, kein Double Time, merkst du diesen Rap-Stil. Das ist der Anfang von meinem Rap. Und schon kommt die Feuerwehr. Es wäre schön zu hören, wenn ich der Newcomer von euer wäre. Du meinst, du hast es in der Hand, doch weiß ich wohl. Pulse, Trap, dann Alarmen aus, sei dein Idol. Alles, was du werden willst, bin ich voraus, der Ketchup. Lass es einfach mal mit sich erreichen, du Fettsack. Du meinst, du hast es in der Hand, doch weiß ich wohl. Pulse, Trap, dann Alarmen aus, sei dein Idol. Alles, was du werden willst, bin ich voraus, der Ketchup. Lass es einfach mal mit sich erreichen, du Fettsack. Break. This is the new time, motherfucker, schimmer, pen, marinko, perke, I'm suicidal. Je dis sweet, oh, je parle français. Tu es mon jury, mon bébé. Sientes, esta, temperatura, salvete, magistras. Ich habe nicht Matura, das ist die neue Literatur. Das ist das Totalitär. Chaos, du bist ein Tunze, kommst mit Mofa daher. Chaos, machst es auf, Marques, vayamos, compañeros. This is straight shit. Du bist ein heulender Hund, du bist gay, bitch. Du willst es auch so krass rappen, doch es geht nicht. Weil du findest Kills, die du brauchst, um zu überleben. Brauchst 10 Minuten, um dir ein Bubble Rhyme zu überlegen. Du meinst, du hast es in der Hand, doch weiß nicht wo. Fuß den Trap, dann aber noch, sei dein Idol. Alles, was du werden willst, bin ich, mach aus der Ketchup. Lass es einfach mal mit sich erreichen, du Fettsack. Du meinst, du hast es in der Hand, doch weiß nicht wo. Fuß den Trap, dann aber noch, sei dein Idol. Alles, was du werden willst, bin ich, mach aus der Ketchup. Lass es einfach mal mit sich erreichen, du Fettsack. Würde ich alle meine Reime, die ich jeden Tag scheiße, auf ein Blatt Papier schreiben, würde ich jeden zerreißen. Ich bin über dem Niveau, über Marken zu rappen. Gib mir irgendwelche Rapper her, schlag sie beim Battlen. Du fickst deine Mutter. Du hast doch nichts dagegen, denn du fickst die ganz munter. Du bist mir zu kindisch, Mensch, ich bin Flaschen drehen. Motherfucker, in der Malta wollte ich nur Taschen stehen. Ich zerfetze deine Rhymes, ich versetze dich in Time. Nämlich über drüber King, Boss, ich battle deine Line. Ich spitze die Fackel, ich wiss, was mache ich. Battle sie, double, damit ficken es ab, bin gegessen, kein Play, kein Hustler, kein Spray, kein Bricker, kein Ficker, die Bitches, wenn ich lache. Niemand hört dich, rap, weil du nicht Wirklichkeit bist. Motherfucker, schau zu mir, auch wirklich, wirklich tight ist. Du meinst, du hast es in der Hand, doch weiß ich wo. Pulse, Trap, dann Namen, oh, sei dein Idol. Alles, was du lernen willst, bin ich, mach aus der Ketchup. Lass es einfach mal mit sich erreichen, du Fettsack. Du meinst, du hast es in der Hand, doch weiß ich wo. Pulse, Trap, dann Namen, oh, sei dein Idol. Alles, was du lernen willst, bin ich, mach aus der Ketchup. Lass es einfach mal mit sich erreichen, du Fettsack.